Kunststaub sogar ein Viertel Teelöffel Salz und eine Messerspitze türkisches Haschisch. Ein halbes Pfund Butter, einen Teelöffel Vanillenzucker, ein halbes Pfund Mehl, 150 Gramm gemahlene Nüsse, ein wenig extra Staubzucker und keine Eier. In eine Schüssel geben, alles Teig zusammenmarken, an die Nüsse zugeben, den Teig wegnehmen. Augenball große Stücke vom Teig formen, im Staubzucker wälzen und sagt die Zauberwärter, Simsalabim, Bamba, Saladu, Saladim. Auf einen gefettetes Backflash legen und bei 200 Grad für 15 Minuten backen und keine Eier. Keine.